Du hast viele Leben gerettet. Du hast Gedanken, Kunst und Wortreichtum in die Finsternis gebracht. Du hast mit die deutsche Sprache gerettet. Du bist ein Gewissen der Menschlichkeit. Ich danke dir. Ich? Dir? Thomas Mann hat heute Abend Lesung. Ich denke, es ist Zeit. Der Besuch bei den Eltern, die Flucht ins Hotel, unangemeldete Besucher, die singen, betteln. Es war ein Fehler, Asien zu verlassen. So bedrückt. Sollten wir lieber weg? Weiß nicht. Das Schreiben. 26.08.1954. Sehr geehrter Klaus Häuser, mit Freude habe ich gehört, dass Sie wohl auf sind. Es hätte in den vergangenen Zeiten schlimmer ausgehen können. Nach einer restlos ausverkauften Lesung von Thomas Mann am heutigen Abend findet im Künstlerverein ein Empfang statt. Es würde uns Freude bereiten, Sie und Ihre Begleiterin unter den Gästen zu sehen. Beginn circa 10 mit freundlichem Gruß, Ihre Begleiterin unter den Gästen zu sehen. Beginn circa 9:30 mit freundlichem Gruß, Ihre Katja Mann. Überschwänglich klingt das nicht. Immerhin aufmerksam und comme il faut. Alte Schule. Meine Schule war auch alt. Wie unsere Smokings aus dem Verleih. Ich hätte ihn gerne lesen hören. Vielleicht liest er dir allein vor. Schau, deine Eltern. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Das Volk. Die Transparente. Die Fotografen, die Polizei. Ich habe gedacht, ein Nobelpreisträger sei sakrosankt. Eben noch ein überfüllter Saal mit Podiumsbesetzung, lauter Empfang und festliche Stimmung, ganz Düsseldorf, ein großes Beifallsfest. Nun, nach einem grandiosen Leseerlebnis im Schulmannsaal, finden sich die offiziellen Vertreter der Stadt aus Politik und Wirtschaft, Kirche, Kultur und Wissenschaft im Mahlkasten ein, um dem großen Dichter mit einer Gala zu danken. So groß die Schar seiner Verehrer, so vielstimmig die Vivat-Rufe seiner Anhänger vor der großen Freitreppe. Willkommen, Thomas Mann, steht auf Transparenten zu lesen. Aber auch aggressive Töne. Hauen Sie ab, Marlene und du. Offensichtlich haben ihm einige das Exil in den Vereinigten Staaten nicht verziehen. Doch die freundlichen Stimmen überwiegen und man spürt die Hoffnung, die dem großen Dichter entgegenschlägt, der sich stets zu Wort gemeldet hat in bewegter Zeit. Mann ist allgegenwärtig. Ich lese hier noch ein anderes Transparent. Lies mir im Rundfunk. Das wünscht man sich. Und wie stets wird er begleitet von Frau Katja und Tochter Erika. Da seid ihr. Milein bestand darauf. Ihr könnt ihm kurz guten Abend sagen, mehr nicht. Eine Zumutung. Nicht zu fassen nach all den Opfern und Zerrüttungen. Sie trauern immer noch dem Diktator und dem Krieg nach. Vielleicht war Morgenthaus Plan richtig. Das ganze Land in eine große Farm verwandeln, wo Rüben geerntet und Kühe gemolken werden und niemand mehr ein Schwert in die Hand bekommt. Können die Menschen denn keine besseren Argumente haben als Herabsetzung und Unterdrückung? Guten Abend, meine sehr verehrte, gnädige Frau. Wir gratulieren zu der unvergesslichen Lesung. Sie wissen, dass der Besuch Ihres Herrn Vaters auch ein wirtschaftliches Plus für die Stadt bedeutet. Wo er auftritt, können auch leichter wieder internationale Messen ins Auge gefasst werden, nicht wahr? Man ist wieder wer. Schon die holländische Woche ist ein Schritt in die europäische Gemeinschaft zurück, nicht wahr? Ja, sicher. Vielen Dank. Das war Baurichter. Er saß vorne links. Ist richtig populär, unser Regierungspräsident. Ein patriotischer Sozialdemokrat. Ohne Scheu hat er gegen die Demontage von Industrieanlagen und ihren Abtransport nach Großbritannien protestiert. Saß auch 2 Jahre lang im KZ. Was für ein Land. Sie sind alle da. Aber ist so ein Empfang noch mit Dichtung verbunden? Oder gesellschaftlicher Schaulauf? Ich denke, die Energiekooperation mit Neuss ist unter Dach und Fach. Das nenne ich flott verhandeln, Herr Kollege. Und das ist nicht das Ende, verehrte Frau Stadträtin. Irgendwann müssen kommunale Betriebe in Privathand, sogar die Post. Sind Sie bei Sinnen? Das wäre doch die Entmachtung der öffentlichen Hand, der Öffentlichkeit. Im Gegenteil, Frau Zollitsch. Wo es um Privatgewinn geht, wird flexibler agiert, näher am Kunden. Ich bitte Sie, Giesewind, wozu brauchen wir dann noch unsere Verwaltung? Ein Land ist doch keine Firma. Auch der Markt muss dem demokratischen Allgemeinwohl nachgeordnet bleiben. Markt ist Demokratie. Es mag noch viel Schnickschnack kommen, doch das Gedruckte, das bleibt. Vielleicht, Sie sind Buchhändler. Ja, über markante Bücher wird noch 20 Jahre lang gesprochen. Bücher sind das Protokoll unseres Wesens. Natürlich müssen wir den Vordergrund stellen, was die Kundschaft lesen zu sollen meint. Da muss man wirtschaftlich denken. Die Zeiten des müßigen Herumstöberns in hinteren Regalen sind vorbei. Und? Verlief's gut? Ja, durchaus. Unser Star subventioniert mir die gesamte Lyrik. Oh. Zur Abpolsterung habe ich mich in eine Tankstelle eingekauft, diese Winter. Eine Quelle der Zukunft. Aber wo ist der Architekt, Frau Stadtbaurat? Herr Hendrich hat sich entschuldigen lassen. Kardinal Frings lässt sich auch vertreten. Naja, Kunst, Natur und Liebe als das letzte Refugium des Menschen sind sicherlich nicht vollkommen nach dem Gusto des Oberhirten. Zum Wohl. Spritziges gibt's am Buffet. Danke well. Ja, danke vielmals. Was soll ich hier? Jetzt bist du da. Ich bin ein Lüftchen in der Welt. Was habe ich mit ihm zu schaffen? Ich dachte, Dichter lieben. Wer wen? Wie? Du sein Werk. Nicht das Ganze. Er hat dich verschlungen. Damals. Da. Er signiert. Eine Widmung, komm. Ich kann nicht. Sei kein Angsthase. Da. Sein Blick. Er legt den Kopf in den Nacken, schließt die Augen, räuspert sich. Er scheint sich auf die Lippen zu beißen. Sie zittern. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich kann auch jetzt nicht weinen. Warum? Er tut's doch auch fast. Sie sind's, Klaus. Unverkennbar. Frau Mann. Willkommen. Dass wir leben, ist gewiss eine Gnade. Ja, auf mein Roastbeef waren Sie damals ganz versessen. Die Köchin war gut. Aber Haus, Garten, nichts mehr da. Frau Mann. Nun kommen Sie. Befreien Sie ihn von dieser Tortur. Zu nett. Oh, täuschen Sie sich nicht. Ach, das mit der Begleiterin. Tut mir leid. Ihre Kind hat nicht richtig berichtet. Und ein bisschen Farbe tut ja immer gut. Mine ist immer Pütra. Ja, Tommy, schau mal, wer hier ist. Josef. Ich meine Klaus Häuser und seine Begleitung aus... Sumatra. Ja. Klaus Häuser. Ich darf Sie doch noch Klaus nennen. In diesem Namen ist viel Schmerz. Aber Tommy... Ich war erfreut, dass mir Ihre Ankunft vermeldet wurde. Ich doch gleichfalls. Wir sind beide ein bisschen älter geworden. Bei Ihnen ist's Reife, bei mir Eis des Alters. Aber Sie sind jung geblieben durch Ihr Werk. Der Charmeur, unverändert. Charmant war ich nie. Jedenfalls nicht mit Absicht. Ein bisschen dauert's noch bis zum Essen. Kommen Sie, mein Herr Sumaiputra. Wo waren Sie? In der Welt. Ich auch. Viel ist nicht aus mir geworden. Kokosnuss versandt. Doch kühn gelebt. Südostasien kann zwanglos sein. Hier herrschen Bedrückung und Ängstlichkeit vor. Was hatte ich Ihnen damals vorgelesen? Im Arbeitszimmer? Nur für mich? Ja. Wie Jakob mit einem Linsengericht für Isaak seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrügt. Sie saßen am Schreibtisch, ich auf meinem Stuhl. Nicht zu viele Erinnerungen, Klaus. Ich bin müde. Ich wandle durch meine Vergangenheit. Sie ist mein Eigentum, trotz mancher Peinlichkeit. Danke für den Gruß nach Asien. Sie hat mir sehr aufmerksam von ihrer Passage durch das Rote Meer geschrieben. Das Dahinschippern durch die Glut, die Kamele auf der ägyptischen Seite. Nicht doch. Ich schluchzte jede Nacht vor Heimweh und wollte doch weit fort. Ich hatte mich gerade das erste Mal in der Schweiz eingerichtet. Wahrlich auch kein Lustwandeln. Ihre Karte rührte mich tief. Sie schrieben, dass aller Spuk bald vorbei sein möge. Er begann erst. Post aus Europa und dann von Ihnen. Ich habe die Karte überall bei den Holländern herumgezeigt. Verzeihen Sie. Ich wollte selbst einmal nach Neuseeland auswandern. Doch wo wohnen? Und wie? Mit deutscher Zunge? Unvorstellbar. Ich muss doch unser Haus in Ordnung halten. Es ist groß, es ist ehrwürdig. Unholde und Dämonen wollen es immerfort verwüsten. So war auf heikler Wacht zu bleiben. Was haben Sie gemeistert? Ein Film läuft jetzt nach Ihrem Buch. Ah, er hat mich leidlich amüsiert. Vielleicht wird's dermaleinst mit dem Kohl etwas pfiffiger. Und der Eros, der die Liebe lenken will, muss doch der Anlass allen Treibens sein. Schon gar bei den Larven auf der Leinwand. Ja, dann brach der Kontakt ab. Tat er das? Ich will ganz offen sein. Ich soll Ihnen ein Buch Ihres Sohnes ans Herz legen. Ach. Und ich glaube, sein Buch ist sehr gut. Wollen Sie ihn nicht fördern? Golo will auch gar nicht Dichter werden, sondern historischer Erzähler. Das beruhigt. Und dann wäre da noch etwas. Nur zu. Du darfst. Wir sind von einem Professor überfallen worden. Iris Patenonkel. Bertram? Ja. Er ist hier. Er sagt, er war ihr Freund und Ratgeber. Er hat Bücher verbrannt und Gedichte für den Sieg der arischen Rasse geschrieben. Grauenhaftes Gedröhn. Nun bereut er, glaube ich, und sehnt sich nach Versöhnung. Ein ehedem gescheiter Kopf. Aber nun hinein. Sie wollen des Dichters Stimme hören. Düsseldorf, meine Damen und Herren, ist in meinem Lebenskalender ein Ort, der stets einen besonderen Rang genoss. Von früh an konnte Ihre Metropole des Rheinlands mich an ein Bürgertum denken lassen, das ich über lange Zeiten seiner selbst Herr war und überdies seine schaffensfrohe Tüchtigkeit über viele Jahreswochen mit einem Treiben zu verbinden versteht. Ich spreche von den Tollheiten des Karnevals, in dem während losgelöster Stunden die Fantasie über das Kalkül obsiegt. Ja, ein munteres Heidentum, manch drückende Tristesse beiseite fegt und unsere oft allzu eingeengten Lebensläufe mit schöner Narretei durchwürzt. Übles. Das Übelste scheint durchstanden. Das düstere Neandertal befindet sich nicht nur in der Nähe der geschundenen Gassen. Zwischen und angesichts rasender Horden, die Gnade nicht kannten, nicht Recht, nicht Kultur, haben wir selbst gelebt. Und mein Fluch gilt den Tätern. Geschändet haben sie unser Erbe. Und was als ehrbar deutsch galt, in den Schmutz gezogen. Massenkrampf erlebten wir. Budengeläut und derwischmäßiges Wiederholen monotoner Schlagworte, bis die Mäuler schief hingen. Fanatismus wurde Heilsprinzip, Begeisterung epileptische Ekstase, Politik zum Massenopiat. Das wenden Vernunft und Ehrgefühl, die Scham und ein mitfühlendes Menschentum, denn ein geringeres ist kein nennenswertes, nun für immer von uns ab. An die Zukunft wende ich mich. An die hier im Saal nicht eben zahlreichen, doch umso willkommeneren jungen Leute. 16 Jahre, von den gut 20, die vergangen sind, seitdem ich aus der Heimat ging, habe ich in Amerika verbracht, diesem Lande des Reichtums und der Großzügigkeit. Dennoch ist es eine seelische Tatsache, dass ich mir, je länger ich dort lebte, desto mehr meines Europäertums bewusst wurde. Enger im Raum ist das Leben hier, aber tiefer in der Zeit. Und weiteres. Uns ist nicht bange, dass die wirkende Zeit nicht nur ein geeintes Europa bringen wird, in seiner Würde erneuert, mit einem wiedervereinten Deutschland in der Mitte. Wir wissen noch nicht, wie und wann dies vonstatten gehen wird. Doch alle, die Sie heute im Schumann-Saal den Abenteuerlichkeiten des unerschütterlich lebensbejahenden Krull, dem von hier gebürtigen Welttänzer auf abendländischer Bühne, lauschten, Sie werden es ahnen, dass ich der Jugend niemals etwas Tristes und sogar Unmögliches ans Herz legen werde. Ein europäisches Deutschland. Allein durch Offenheit gestaltet sich Großes und sind wir innerlich reich. Ich danke Ihnen. So denn, Nachwelt, dir Glück auf. Fast noch gute Nacht oder auch schon guten Morgen, der Herr. Foyer bitte. Sehr gerne. Ich brauche Luft, Bewegung, Ruhetage, Abendbrot mit Apfelsaft. Waren Sie jemals auf Sylt? Ich träume eher vom Süden. Lissabon, Buenos Aires, irgendwann. Und Asien? Formosa muss ganz formidabel sein. Sie sind nicht ich. Wie bitte, der Herr? Du hast auf dich warten lassen. Ich war mir nicht sicher. Nach diesem anstrengenden Abend. An Schlaf ist nur noch selten zu denken. Aber Sie müssen ruhen. Bald steht Ihre Reise an. Noch zu leben ist fehlerhaft. Besonders da ich fehlerhaft lebe. Essen ist mir eine Last und Plage. Mein einziges Behagen ist Rauchen und Kaffee trinken, was beides schädlich ist. Das gebückte Sitzen am Schreibtisch ist ebenfalls schädlich. So ist es, wenn man sich überlebt. Meine letzten Werke sind bereits überhängende Nachträge. Schon unnotwendig. Nicht so erschüttert, lieber Herr. Wenn Sie ein Vergnügen wollen, so gehen wir ein paar Schritte. Vor die Tür? Milein und Erikind wissen nichts. Das ist auch gut so. Nach Benrath. Der Sonnenaufgang ist herrlich. Herr Portier? Ja? Rufen Sie uns bitte ein Taxi. Höchstens ein paar Schritte, um einmal früheste Luft zu kosten. Stimmt es, dass Dichter ihre Nächsten, wen sie lieben, wen sie hassen, wer sie auch nur interessiert, für ihr Werk ausweiden, verbrennen, sodass Hüllen und Asche ihren Weg markieren? Das ist leidlich bekannt. Doch wer fragt nach, wer und was mich plagt? Ich bin die brennende Kerze, die ihren Leib opfert, damit ein Licht leuchte. Ja, Gefühl ist alles. Sie haben auch mich verbrannt, nicht wahr? Nimmst du es mir übel? Du hast dich davon gemacht mit gesundem Egoismus. Ich rettete mein Werk rechtzeitig vor dem Sog der Leidenschaften, habe vergeistigt, verfeinert und ausgedeutet, was mich erregte. Aus einer Menschengeschichte wurde eine Geschichte für viele. Bin ich es geworden? Bin ich Josef in Ägypten? Ach. Bin ich es? Zum Teile. War ich es Ihnen? Zum besten Teile. Du bewegtest den Erzvater Jakob und die Herzen der Ägypterinnen. Du rührtest die Himmelsmacht. Oh, das war ihr Josef. Du warst mehr, herzlieber, schöner Klaus. Und dass ich dich liebte, was ging's dich an? Ein Licht der Nacht, der erste Sprung ins Traumhafte. Das Geschmeidige, nach dem das Lebende verlangt, warst du. Die pulsierende Wärme, die der Mensch bei sich fühlen möchte. Verführung. Mein Sehnen und mein Seelenfeuer. Nicht doch. So viel? Die Schläfe an meiner. Schwarze Augen, geliebte Lippen, die ich küsste. Wir begegnen einem Angesicht, das wir lieben, und wir werden wieder davon getrennt. Aller Trennungsschmerz ist nur Schmerz über sicheres Vergessen. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass jedes neue Zusammentreffen unser Gefühl erneuern, uns wieder oder eigentlich noch immer lieben lassen wird. Es war da. Auch ich hatte es. Ich werde es mir sagen können, wenn ich sterbe. Und nun gehen wir. Das Äußerste geht mich jetzt an, Klaus. Tod. Letzter Flug in die Flamme. In meinem Herzen, teure Bilder. Du. Mögt ihr ruhen. Königsallee von Hans Pleschinski, zweiter und letzter Teil. Es sprachen Klaus Häuser, Barnaby Mitschorat, Anwar, Jan Kersjes, Thomas Mann, Wolf-Dietrich Sprenger, seine Frau Katja, Susanne Barth, Tochter Erika, Lena Stolze, Sohn Golo, Matthias Bundschuh, Journalistin, Annika Schilling. Die Honoratioren: Johanna Gastorf, Andreas Grotgar, Volker Niederfahrenhorst und Wilfried Schmickler. Das Hotelpersonal: Martin Brambach, Wolfgang Rüther, Mareike Hein und viele andere. Sowie Gisbert Baltes als Reporter. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Barbara Göbel. Regieassistenz: Hanna Steger. Bearbeitung und Regie: Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie: Ursula Schregel.